Hallo. Ja, diese Aufnahme entsteht am Freitag, den 24.07.2020. Ja, die Woche ist ja schon relativ gut losgegangen. Am Montag war mein OP-Termin, um einen sogenannten Port oder ein Portsystem implantiert zu bekommen. Das ist, ja, wie kann man sich das vorstellen? Das ist so eine kleine Kunststoffkapsel oder ja, die so nach oben offene Kunststoffkapsel von 3 cm Durchmesser ungefähr. Da wird ein Silikonkissen eingebracht und unterhalb des Silikonkissens ist dann ein Hohlraum, an den man über so ein Zapfen im Prinzip einen Durchmesser kleinen Katheter anschließen kann. Ja, diesen Katheter führt man dann in eine möglichst große Vene ein, die herznah endet. Und schiebt diesen Katheter auch ziemlich dicht bis zum Herzen vor und schließt dann diesen eigentlichen Port daran an. Und das Ganze landet unter der Haut. Und ja, dann wird die Haut wieder zugenäht. Und dann ist dieser Port, also diese Kapsel mit dem Silikonkissen und der Katheterschlauch, vollständig im Körper drin und wird vom Körper auch vollständig umschlossen, sodass es keine offensichtliche Öffnung nach außen geht. Also jetzt, da gibt es zum Beispiel zentrale Venenkatheter, die sind halt außerhalb, die machen im Prinzip das Gleiche, sind in der großen Vene und werden herznah vorgeführt. Und die haben nur den Nachteil, dadurch, dass die immer außen liegen, sind die natürlich auch den Bakterien und so weiter ausgeliefert. Und dadurch, dass man dieses Portsystem komplett im Menschen einbaut, ist das da relativ safe. Ja, und das Medikament führt man dann von außen zu, indem man mit einer Nadel da reinsticht. Eine spezielle Nadel im 90-Grad-Winkel gebogen, Huber-Nadel nennt die sich. Die hat die Eigenschaft, dass die halt auch nicht dass die nicht aus Material ausstanzt, also sondern komplett einsticht und einschneidet, sodass das Material heile bleibt, in das eingestochen wird. Ja, das war jetzt wieder schwer erklärt, aber ja, ihr könnt euch das ja vorstellen, eventuell, wenn man mit einer hohlen Nadel irgendwo reinpiekst, dann hat man ja immer wie so eine Art Bohrkern, wenn man so will, in der Nadel. Und so entstehen dann Löcher in diesem Silikonkissen. Und um das zu vermeiden, hat diese Hubernadel einen speziellen Schliff, dass diese Nadel halt nicht aus diesem Silikonkissen in dem Portsystem etwas ausstanzt. Und ja, so kann man den über 5 Jahre benutzen und immer wieder da reinpieksen und Medikamente zuführen. Ja, diese kleine Operation wurde da am Montag gemacht. Das findet unter lokaler Betäubung statt. Es wird alles abgedeckt. Du siehst nichts, hörst alles. So auch die Äußerung des einen Arztes, der dann meinte: Siehst du den Katheter noch? Ja, ich glaube, hier ist er. Ja, ich habe ihn. Boah, nicht so puh. Das ist doof, wenn die den in der Vene verlieren. Der findet garantiert den Weg in die Herzkammer innerhalb weniger Schläge. Das ist dann doch, glaube ich, eher unangenehm. Ja. Naja, aber das hat alles gut gegangen. Ich hatte auch danach erträglich Schmerzen und ja, also halt eine doofe Nacht hat man immer. An dem Tag drauf, an dem Dienstag, war dann nochmal kurze Verbandkontrolle und dann habe ich ja mitgeteilt bekommen, was der Onkologe sich jetzt ausgedacht hat, wie das behandelt werden soll. Und die Idee, die jetzt mal erst da ist, ist eine Kombination aus einer Chemotherapie und einer Antikörpertherapie zu machen. Chemotherapie ist immer ganz klar, das kannst du nicht wirklich richtig steuern. Da wird das Zellwachstum aller Zellen beeinflusst und angehalten. Und über den Weg versucht man ja dann, die schnell wachsenden Tumorzellen zuerst zu schädigen, bevor man die gesunden Zellen schädigt. Ja, das ist, kann man sich vorstellen, beeinflusst natürlich den ganzen Menschen. Und so kennt man das ja auch dann mit den Nebenwirkungen wie Haarausfall und so weiter. Dann kann man das halt kombinieren mit Antikörpern. Das heißt, wie das im Immunsystem ja auch normalerweise funktioniert, dass die Antikörper Krankheitserreger markieren, damit das Immunsystem die dann gezielt zerstören kann. Und genau sowas gibt es auch in künstlich. Also diese Antikörper werden im Labor hergestellt und die markieren halt Tumorzellen aufgrund bestimmter Eigenschaften, die diese Tumorzellen haben. Das ist je nach Krebsart nimmt man andere Antikörper. Ich kriege jetzt halt speziell welche, die für die Darmkrebszellen halt zuständig sind, deren Ableger ich ja als Metastasen jetzt in der Leber mit mir führe. Und so hofft man, dass man gezielt diese Zellen ansteuert und zum Untergang bringt, sodass die Metastasen schrumpfen können. Das ist so der Plan. Wo die Metastasen dann sind, ob in der Leber oder in der Lunge oder sonst irgendwo im Körper, ist dann relativ wurscht. Auf jeden Fall versucht man das so anzugehen. Nichts davon passiert tatsächlich richtig zielgenau. Es gibt immer auch andere Zellen, die mit zerstört und beeinflusst werden, und daher sind die Nebenwirkungen schon hoch, was sich auch an dieser großen Liste der sogenannten Begleitmedikation, also gegen Übelkeit, gegen Ausschlag, gegen Entzündungen und so weiter, zeigt, dass das jetzt nicht einfach nur mal eine Tablette ist, wie man sie nimmt, wenn man mal Kopfweh hat oder einen Schnupfen. Ja, bei mir hinterlässt das so alles ein bisschen Ungewissheit. Ich meine, das hat jetzt wenig Sinn, wenn man sich die ganzen Nebenwirkungen dieser Medikamente durchliest und dann, um da auf eine Idee zu kommen, was mit einem passiert. Weil letzten Endes, ob das jetzt alles eintritt oder nicht, das weiß man nicht. So individuell wie die Menschen sind da auch die Nebenwirkungen. Und das ist halt diese Ungewissheit. Jetzt vertrage ich das einigermaßen gut oder vertrage ich das gar nicht. Das ist die Erfahrung, die ich jetzt letzten Endes machen muss. Und ja, das wäre einfach Quatsch zu sagen, da hätte ich kein Problem mit. Das macht mich natürlich schon auch bange. Das ist so. Genau, von daher bin ich total dankbar für jeden, der dann am Montag an mich denkt, und bin da voll der Hoffnung, dass das gut geht, dass ich das einigermaßen vertrage. Also ohne Nebenwirkungen wird es nicht gehen. Das weiß ich schon vom letzten Mal. Der Fachpfleger hat immer gesagt, wenn hier einer sitzt und hat keine Nebenwirkungen von der Chemo, dann taugt die Chemo nichts. Und ich würde jetzt aus meiner Expertise sagen, jo, genau so ist das auch. Ja, um mich jetzt ein bisschen abzulenken, habe ich dann die restliche Woche alles Mögliche hier ums Raus rum gemacht und rumgeräumt und rumgetan. Und ja, also vom Rasenmähen über Unkraut jäten, natürlich immer unter der Berücksichtigung, dass ich jetzt meinen linken Arm noch nicht so gut benutzen kann, weil da frisch der Port da an der Seite, also der wird so auf knapp unterhalb des Schlüsselbeins eingebaut. Und ja, von daher könnt ihr euch vorstellen, da ist auch ein Muskel drunter. Und wenn man den benutzt, dann merkst du schon. Also da musste ich schon ein bisschen aufpassen. Aber naja, ich habe ein bisschen was hin und her geräumt und gemacht und getan, sodass ich ein bisschen Ablenkung hatte. Und das tat mir dann auch jetzt ganz gut, auch heute an dem Tag noch. Und ja, jetzt schauen wir mal, wie das weitergeht. Auf jeden Fall kann ich dann nächste Woche, während ich beobachte, was die Chemo mit mir macht, mich darauf freuen, dass der Klaus nochmal vorbeikommt. Das ist wirklich spitze. Das ist richtig cool. Und dann werden wir ja auch am Sonntag, den 2. August, einen Backhauscast aufnehmen. Das passiert dann wieder hier in der Küche. Genau. Ja, so war so meine Woche. Und mit dieser gewissen Ungewissheit verabschiede ich mich für heute und sage euch bis denne.